nie mehr, was war gestern los? Ich weiß so gut wie gar nichts mehr, was war gestern los? Ich steig mich an, so gut ich kann, was war gestern los? Wieso hab ich noch Stiefel an, was war gestern los? Die Uhr ist weg, die Tasche leer, was war gestern los? Und wo hab ich die Beule her? Was war gestern los? Mein Spiegel lügt mir ins Gesicht. Was war gestern los? Das Monster bin das etwa ich. Was war gestern los? Augen blau und Zähne weg. Was war gestern los? Doch das ist noch der kleinste Schreck. Was war gestern los? Wer hat mir bloß den Kopf rasiert? Was war gestern los? Und hole Nuss drauf tätowiert. Was war gestern los? Absorbiert, wenn euch früh auch nichts erklappt. Gestern hab ich Spaß gehabt, ja. Mein Hemd hab ich verkehrt rum an. Was war gestern los? Lippenstift und Puderbrand. Was war gestern los? Wo hab ich bloß die Hosen her? Was war gestern los? Wieso krieg ich kein Frühstück mehr? Was war gestern los? Mein Mädel spricht kein Wort mit mir. Was war gestern los? Stellt mir den Koffer vor die Tür. Was war gestern los? Abkassiert, absorbiert, wenn euch früh auch nichts mehr klappt. Gestern hab ich Spaß gehabt, nach sowas immer mir passiert. Abkassiert, absorbiert, wenn euch früh auch nichts mehr klappt. Gestern hab ich Spaß gehabt.